In dieser Folge erfährst du, was es heißt, zu schnell zu wachsen und fast alles zu verlieren. Damit es dir nicht passiert, mach ein Ohr frei und lausche dem Podcast. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Je schneller ein Aufstieg zum erfolgreichen Unternehmer ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fall erfolgt. Ja, aber mir passiert das ganz sicher nicht, denkst du nun. Allen anderen, nur nicht mir, so denken die meisten Unternehmer. Und umso schmerzhafter ist es, wenn du den möglichen Fall nicht im Voraus geahnt hast. Schmerzhaft deshalb, weil du bereits Pläne für die Zukunft geschmiedet hast, deine Ausgaben angestiegen sind und du dich somit auch einen hohen Lebensstandard gewöhnt hast. Aber auch schmerzhaft, weil du plötzlich kapierst, dass dein Umfeld es geahnt hat, dich aber nicht darauf aufmerksam gemacht hat. Und bei den meisten Gefallenen ist es auch noch so, dass sie es nicht wahrhaben wollen und sich noch immer auf dem hohen Ross sehen, auch wenn sie rücklings am Boden liegen. Dieser Umstand macht die ganze Geschichte nicht nur schlimmer, sondern zögert einen neuen Aufstieg hinaus. Es ist also gut zu merken, wenn ein Fall wahrscheinlich wird, so dass du im Idealfall nicht fallen musst. Oder aber ein Fall schneller korrigiert werden kann. Am Beispiel meiner Geschichte gebe ich dir dazu mögliche Warnhinweise. Aber auch Tipps, wie es gar nicht zum Fall aus großer Höhe kommen muss. Bei mir kam der Fall völlig überraschend. Rückwirkend macht mein Fall Sinn und war auch unausweichlich, da sich folgende drei Fehler einschlichen. Erstens, zu hohe Fixkosten, die ich mir aufgrund der guten Ertragslage leisten konnte, aber eine Änderung der Situation zog ich nicht ins Kalkül. Zweitens, Mitarbeiter, die sich, meinem Beispiel folgend, nicht mehr den nötigen Biss hatten. Drittens, ein zu kleines Polster für Unvorhergesehenes. Lass uns nun zu jedem Punkt am Beispiel meiner Geschichte verdeutlichen, wie es ablief, damit du deine Situation besser selbst einschätzen kannst. Unsere Umsätze verdoppelten sich in den ersten drei Jahren von Jahr zu Jahr. Im dritten Geschäftsjahr hatten wir eine sogenannte Burnrate von 8. Das heißt, wir konnten bis zu 8 Monate ohne neue Aufträge leben. Das ist ein weit über dem Durchschnitt liegender Wert. Dieser veranlasste mich, zu weit in die Zukunft zu planen und es mir dabei gleichzeitig im Liegestuhl bequem zu machen. Es wurden hohe Fixkosten aufgebaut, die ich nicht schnell genug stoppen konnte. So kumulierten sich einige Kosten zusammen. Bei mir waren es vor allem die Leasingverträge und die Büroräumlichkeiten. Daneben aber auch Mitarbeiterlöhne mit vielen Ergänzungsleistungen wie Telefone, Parkkarten, Bonussysteme und so weiter. Bildlich gesprochen verhielten sich einige meiner Mitarbeiter nach meinem Vorbild. Sie nahmen sich auch einen Liegestuhl und machten es sich neben mir bequem. Das äußerte sich so, dass deren Ziele Umsatz, Kundenzufriedenheit, Qualität etc. nicht mehr erreicht wurden. Mit der Rechtfertigung, dass es nicht so wichtig wäre, da die Firma ja eh super laufen würde. Und zu guter Letzt, unser finanzielles Polster war zu gering. Wir hatten langfristige Verpflichtungen aufgebaut. Hinzu kam, dass ich keine finanziellen Reserven für Notfälle eingeplant hatte. Bei mir waren solche Notfälle zwei Rechtsstreitigkeiten, die mich insgesamt über 200.000 Euro kosteten. Bei genauer Betrachtung kommt es jedoch einzig darauf an, authentisch zu sein. Rückwirkend war ich es nicht. Ich bin kein Angeber, im Gegenteil. Auch nicht arrogant und ich will allen Kunden gleich behandeln. Doch genau solche Punkte wurden mir nach meinem Fall angekreidet. Schade also, wenn du dich von deinem wahren Ich entfernst und es nicht mal mehr merkst, dein Umfeld aber schon. Wie ich dem heute aus dem Weg gehe? Ganz einfach. Ich tausche mich regelmäßig mit Freunden und einem Coach dazu aus. Sie warnen mich anhand konkreter Beispiele. Diese Reflexion ist nicht immer einfach, aber absolut notwendig. Damit lernst du zudem, deine eigenen Reflexionen zu stärken. Mit den folgenden drei Tipps wird es dir gelingen, nicht zu fallen oder zumindest besser gerüstet zu sein. Erstens: Ohne Fixkosten kann kein Unternehmer existieren. Halte sie aber so gering wie möglich. Geh, wenn auch buchhalterisch sinnvoll, möglichst keine mehrjährigen Leasingverträge ein. Sei dir deines Lebensstandards jederzeit bewusst. Die meisten Unternehmer klagen mir nach einem solchen Fall, dass sie sich ihren hohen Lebensstandards nicht bewusst waren. Irgendwann werde der hohe Lohn, die beiden Autos und das Boot als normal und notwendig angesehen. Auch exklusive Ferien gehören dazu. Das muss nicht schlecht sein, aber du solltest dir dessen bewusst werden. Und wenn es dir bewusst ist, kannst du in guten wie in schlechten Zeiten an deinem Standard arbeiten, nach oben wie nach unten. Zweitens: Halte an den Zielen deiner Mitarbeiter fest. Auch wenn es noch so super läuft, lass deren Leine nicht zu lange werden. Jede Aufgabe muss wahrgenommen und erfüllt werden. Die Mitarbeiter müssen die Verantwortung hierfür zu 100% übernehmen. Kommuniziere klar, dass es deine Aufgabe ist, mehr am und weniger im Unternehmen zu arbeiten. Deine Mitarbeiter hingegen müssen mehrheitlich im Unternehmen arbeiten. Denn es braucht beides. Und gib Acht, dass die Rollen nicht vertauscht werden. Drittens: Schaffe dir ein finanzielles Polster und rühre es nicht an. Dieses Polster wird nur in Notsituationen angefasst. Das können Garantieansprüche sein oder eben, wie in meinem Fall, Rechtsstreitigkeiten. Ich empfehle dir, ein Polster anzusparen, welches mindestens der Höhe eines halben Jahresumsatzes entspricht. Bis du ein solches Polster hast, solltest du möglichst weniger Verpflichtungen eingehen. Also in dieser Zeit keine Leasingverträge oder Ähnliches abschließen. Hast du das Polster erreicht, rühre es nicht an. Dann sparst du so lange weiter, bis du alle Fixkosten decken kannst und dir eine Burnrate schaffst, die dich sicher 6 Monate ohne neue Aufträge über die Runden bringt. Mit dem Notpolster kannst du sehr konservativ arbeiten. Dazu eignen sich sichere Fonds, mit denen du keinen Aufwand hast und wenig Risiko eingehst. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.